wunderschönen guten Tag bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Oft schon haben wir uns in der Sendung mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt und ihren kritischen Potenzialen. So auch heute, die Lehre von Freud wird wieder unser Thema sein. Wir hören einen Vortrag von Lars Quadfasel zur Eigenart der psychoanalytischen Erkenntnis. Die Sendung möge unter dem Motto stehen: Erkennen und Begehren. Der Trieb zeigt sein wahres Gesicht nur entstellt, verschoben, verdichtet und nachträglich. Indem die psychoanalytische Theorie ihrem Gegenstand darin folgt, gelingt es ihr, den idealistischen Wahn vom autonomen Individuum zu untergraben, ohne im mechanischen Determinismus umzuschlagen. Sie ist von allem Anfang an kritische Theorie des Subjekts. Bevor wir gleich den Vortrag von Lars Quadfasel hören, den er übrigens 2007 in Stuttgart gehalten hat, noch ein paar einführende Worte zum Schöpfer der Psychoanalyse, zu Sigmund Freud. Freud hat den Gegensatz von gesund und krank entwertet, den Gegensatz von homosexuell, heterosexuell, den Gegensatz von Neurose und Psychose und hat wirklich revolutionäre Thesen aufgestellt. Und nur weil das so war, hat sich das Werk auch als Klassiker ein Jahrhundert lang gehalten. Kurt Tucholsky schrieb, bei Freud gäbe es Passagen, die wirkten wie ein spannender Kriminalroman. Was spannend ist bei Freud, ist, dass er davon ausgeht, dass Menschen an ihren Vorstellungen erkranken. Bald macht Freud eine bahnbrechende Entdeckung. Beim Rekonstruieren von Situationen, die als Ursachen der Symptome vermutet werden, verschwinden die Symptome. Sprechen als Therapie. Eine sogenannte Redekur beginnt. Immer wieder sind in der Berggasse 19 lange Gesichter zu sehen, wenn die Touristen hören, dass sich die Couch nicht in Wien befindet, sondern in London. Ein prächtiges Möbelstück, bedeckt mit einem Teppich. Der orientalische Teppich signalisiert eine Grundweisheit der Psychoanalyse. Nichts unter den Teppich kehren. Die Couch ist ein Friedhof für Lebenslügen. Thank you. Freud niemals ein Wörtchen erfunden hat. Alles, was er schreibt, kann jeder sagen. Die Genialität seiner Revolution entstand aus der einfachsten Sprache, die man sich vorstellen kann. Das ist eben das Unglaubliche. Die Psychoanalyse stammt von einem Mann, dessen Vater von einem Antisemiten auf offener Straße gedemütigt worden war. Künstler in Wien konnten wegen eines erotischen Bildes mit der Polizei zu tun bekommen. Diese Auseinandersetzung mit Erotik, Sexualität, dem Dämon Frau, der Geliebten und der, wenn man so will, Furie, die sich hysterisch windet, dieses Pandemonium beschreibt Freud in den Studien über Hysterie. Freud hat Material gesammelt in einer feindlichen Landschaft, denn Wien war antisemitisch. Die Distanz konnte die Entwicklung der Psychoanalyse nur fördern. Der kalte Blick gilt mit Recht als der schärfere Blick. Freud musste sich immer in Acht nehmen vor seinen Verächtern. Die meisten von ihnen wohnten in der historischen Fakultät. Am schwarzen Brett hingen Fahndungsfotos von Freud, aufgenommen von links, von vorn, von rechts. Der Pförtner hatte Anweisung, diesen Mann nicht über die Schwelle treten zu lassen. Es gibt eine Art von fast affektartiger Reaktion der Historiker gegen die Psychoanalyse. Warum? Weil sie natürlich in ihre Gebiete eindringt. Beide beschäftigen sich mit Vergangenheit, beide haben aber ganz verschiedene methodische Zugänge und Erklärungsansätze. Und dadurch gibt es diese Rivalität. Verbrennung in Berlin. Gegen die seelenzersetzende Überschätzung des Trieblebens, riefen sie, für den Adel der menschlichen Seele. Deutsche Studenten übergaben den Flammen die Schriften der Schule Sigmund Freuds. Was wir für Fortschritte machen. Im Mittelalter hätten sie mich verbrannt. Heutzutage begnügen sie sich damit, meine Bücher zu verbrennen. Die Akteure der Bücherverbrennung zeichnen sich aus durch Affektsteigerungen und Denkhemmungen. In seinem Buch Massenpsychologie und Ich-Analyse hat Freud schon 1921 die Exzesse des menschlichen Geistes beschrieben. Die kollektiven Krankengeschichten der Politik entnahm er der Zeitung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Am 12. März 1938 notierte Freud in sein Tagebuch: Finis Austrie. Am 13. März: Anschluss an Deutschland. Und am 14. März: Hitler in Wien. Am nächsten Tag SA im psychoanalytischen Verlag und in der Berggasse 19. Aus einer Kasse in der Wohnung werden 6.000 Schillinge beschlagnahmt, etwa 1.400 Euro. Freud sarkastisch: Ich habe noch nie so viel für einen Besuch davongetragen. Tagebuch 22. März. Anna bei Gestapo. Anna Freud gelang es, die Gestapo davon zu überzeugen, dass die Wiener Psychoanalytische Vereinigung keine subversive Organisation ist. Ein entscheidendes Verhör. Jetzt ist der Vater einverstanden mit der Ausreise, zu der ihm schon seit Jahren vergeblich geraten worden war. Die Antiquitätensammlung darf er mitnehmen. Er muss ein Papier unterschreiben, dass er von der Gestapo korrekt behandelt worden sei. Er tut es und fragt, ob er noch einen Satz hinzufügen dürfte. Ich kann die Gestapo jedermann aufs Beste empfehlen. Warum blickt der Analytiker dem Hilfesuchenden nicht in die Augen? Freud ließ sich diese Sitzordnung nicht ausreden. Die Blicke sollten sich nicht kreuzen. Er hat gesagt, er vertrage es nicht, 10 Stunden am Tag angestarrt zu werden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es ist viel bequemer, wenn man auch hinten im Stuhl zu seinen eigenen Gedanken nachhängen kann. Wenn ich nicht wüsste, dass mein Mann ein ernsthafter Mensch ist, würde ich die Psychoanalyse für Pornografie halten. 1905 veröffentlicht Freud die 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie, eine unscheinbare Publikation. Die Traumdeutung ist eine Theorie des Sinns. Also sie zeigt, wie hinter manifestem Unsinn, also dem Traum, an dem man sich erinnert, ein latenter Sinn steckt und dass es da eine Deutungstechnik gibt. Von dem aus kommt er zu einer weiten Spekulation darüber, was ein psychischer Apparat ist und wie der funktioniert. Das Wichtige ist, dass die Sexualität sich eben gerade nicht entwickelt, sondern wenn schon eher verwickelt und dass sie nichts Einheitliches ist. Manifest von Dr. Freud. Schon wieder ein Gespenst in Europa gesichtet. Es ist Freuds Hauptwerk, selber hat er es nie als Manifest bezeichnet, aber es ist sein wichtigstes Werk. Vor allem auch deshalb, weil in dem 7. Kapitel entwickelt er eigentlich seine Psychologie des Unbewussten. Das 7. Kapitel ist die Grundlegung einer theoretischen Psychologie, wie also die Psyche zusammengesetzt ist, welchen Anteil bewusste und unbewusste Prozesse nehmen und wie das ineinander übergeht. Es bleibt auf alle Fälle lehrreich, den viel durchwühlten Boden kennenzulernen, auf dem unsere Tugenden sich stolz erheben. Alles, was die Psychoanalyse seither erfunden hat, findet man schon in der Traumdeutung. Schreibt Freud fast 20 Jahre später, dass Normales und Krankes vor dem Gesetz gleich sind. Dass der Wahn die Fortsetzung des Traums mit anderen Mitteln ist. Nur, dass der Traum immer sexueller Natur sei, das ist Gerücht, von dem sich Freud distanziert hat. Die Psychoanalyse sagt niemandem, was er sexuell sein oder tun soll. Aber sie zerlegt das Hochzusammengesetzte, das wir nun einmal das Sexuelle nennen, auf eine so schöne Art in seine Bestandteile, dass wir uns in diesen Bestandteilen besser erkennen und lieben können. Fred Freud, I hear you suffer neurotic afflictions. You act like a boy, but you're really a man. Could your mama have caused these conditions? No kisses or posies can cure your neuroses. We'll set a new time on your clock. Have a few drinks tonight. Go start a fight. You just need a shot of some Bach. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, and a new method of treatment of the neurosis.

to strike him is not yet over. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute Erkennen und Begehren. Lars Quadfasel sprach über oder zur Eigenart der psychoanalytischen Erkenntnis. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Jetzt verabschiedet sich am Mikrofon Dr. Indoktrinator. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt.